unseren Krügen. Wir sind nicht allein in der Finsternis. Was besser als Geld? Gott hält uns die Treue. Seht doch nur sein Wort, macht die Augen hell. Er wird uns retten, wenn wir ihm vertrauen. Er lässt uns niemals verloren gehen. Er will uns retten, wenn wir ihm vertrauen. Er lässt uns niemals verloren gehen. Spürt doch Erfrischung für unser Dürsten. Unsere Wünsche trocknen nicht wie Wüsten aus. Was besser als Rausch? Gott will uns beleben. Spürt doch nur sein Wort, ist wie Morgentau. Er will uns retten, wenn wir ihm vertrauen. Er lässt uns niemals verloren gehen. Er will uns retten, wenn wir ihm vertrauen. Er lässt uns niemals verloren gehen. Er gibt uns Urlaub aus dem großen Hasten. Unsere Tage sind nicht nur ein allein. Was besser als Schlaf? Gott will uns erlösen. Glaub doch nur, sein Wort macht uns wirklich frei. Er will uns retten, wenn wir ihm vertrauen. Er lässt uns niemals verloren gehen. Er will uns retten, wenn wir ihm vertrauen. Er lässt uns niemals verloren gehen. Wenn wir ihm vertrauen, er lässt uns niemals.